Live. Krimi. Gott weiß, wo ich hinfahre. Nach Ennepetal. Die junge Frau fährt nach Ennepetal zu ihrem 10-jährigen Abiturjubiläum. Die Höhle von Benjamin Quabeck. Musik Lee Buddha. Wohin bist du nochmal? Naja, weg halt. Berlin, oder? Yo, Berlin, ey, so voll cool. Ey, wie heißt du eigentlich nochmal? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ja, und dann habe ich von meinem Alten alles übernommen. Ja. Ja, ich sag dir, wenn wir die ganzen Pressmaschinen und Walz verkaufen würden, könnte ich mir locker einen Porsche Turbo leisten. Ja, so wie der Dute, oder was? Ja, genau. Das ist ja voll der Penner. Ja, schon immer. Ja, nee, ich rede eigentlich auch gar nicht so gern drüber. Ich lag da noch ziemlich lang im Haus Martfeld. Das war vielleicht ein Mist. Das heißt doch gar nicht mehr so. Wurde das nicht von irgendeinem Pharmakonzern übernommen? Hallo Jan. Oh, hey. Du auch hier? Den weiten Weg von Berlin? Ich wohne nicht in Berlin. Sagen aber alle. Ich wohne in Braunschweig. Naja, immerhin mit B. Ja, B wie besser weg. Das sag ich aber auch mal. Weg zur Theke, da ist du schon. Bacardi Cola kostet nur 1 Euro. Ich geb dir 5 aus, okay? Ich nehme mal ein Bier. Schon wieder B? Ja, B wie bald und nicht morgen. Ich hol ja schon. Prost. Prost. Wir schließen gerade ein neues Fass an. Da habe ich gedacht, ich bringe dir jetzt mal die 5 Bacardi Cola. Oh Mann, bist du eklig. Die restlichen 3 kommen mit Christoph. Oh, da ist er ja schon. Hier, ihr Glühwürmchen. Hm. Bist du nicht mit dem Auto hier? Ist doch nur Ennepetal. In der Anfangszeit der kleinen Gemeinden übertönte das Schlagen der Industriehämmer an den Bächen und Flüssen des Ennepetales das tiefe, dumpfe Pochen aus dem Berg. Doch dieses Pochen war da. Und hätte es seit diesen Tagen einen Moment der absoluten Ruhe gegeben, keiner hätte es mehr leugnen können. Ennepetal entstand am 1. April 1949 aus den Gemeinden Förde und Milzbe. Das Ennepetaler Stadtwappen vereint die Zeichnung des märkischen Schachbalkens mit dem blauen Wellenband der Ennepe, das zum Zeichen der Vereinigung der Ämter Milzbe und Förde mit einem roten Sparren überbrückt wird. Es dauerte 4 Jahre, sich auf diese Darstellung zu einigen. Alle Vorschläge, einen Fuchs in das Wappen zu integrieren, wurden überraschenderweise abgelehnt. Schau sie dir an, wie glücklich sie sind. Das ist jetzt aber mal auch ganz schön überheblich. Bloß weil du in Berlin... Braunschweig. In der Nähe von Berlin wohnst, musst du jetzt hier nicht so... Was hat das denn damit zu tun? Ich fand sie schon immer alle doof. Die meisten Hemmungen fallen. Die Menschen liegen sich mittlerweile in den Armen und sprechen sich gegenseitig Liebesbekundungen aus. An einem Ende des Saales formt sich langsam, aber unaufhaltsam eine Polonaise. Ja, und dich fanden auch alle doof. Da musst du dich auch echt nicht wundern. Also ich fand dich auch doof, voll doof. Ach ja? Ja, total beschissen doof. Ich liebe dich. Hab ich immer schon. Lass uns mal gehen, ich verstehe überhaupt nichts. Im Zentrum Ennepetals liegt der Klutertberg, ein typisch sauerländischer Berg, der aus mitteldevonischem Tonschiefer, Grauwacke und Driftkalklagen aufgebaut ist. Ein düsterer, bewaldeter Riese, der stoisch hinabblickt auf die Ennepetaler, wie sie umherirren in ihrer winzigen Fußgängerzone. Wie sie über die schlammigen Höhen kriechen, die Felder und Brachlandschaften, die an das Sauerland angrenzen. Ein Tal verlorener Seelen, die Stadt der drei Talsperren, die Stadt der Klutertöne. Was willst du denn so eilig? Schlafen. Mit mir? Das war doch witzig. Warum gehen wir denn jetzt? Es geht doch gerade so richtig ab. Ist okay für mich, wenn du da bleibst. Ja, aber für mich nicht. Ey, komm, wir fahren noch in den Soundgarden. Wie früher? Da habe ich dich aber nie gesehen. Naja, als du weg warst. Du bist ja schon so lange weg. Mann, du warst plötzlich einfach weg. Einfach so. Jan, hör auf. Ja, okay. Sag mal, du hast dich aber schon ganz schön verändert, oder? Wieso? Wie meinst du? Naja, du warst doch früher eher so der ruhige, verlässliche Typ. Ja, ey, echt, zum Glück nicht mehr. Die Scheiße bin ich los. Wie Scheiße bin ich zum Glück los? Wohnst du bei deinen Eltern? Nein, im Hotel. Echt? Warum? Meine Eltern sind verstorben. Verstorben? Wie das klingt? In dem Alter sind wir jetzt, wenn man solche Sachen sagt. Ich liebe dich wirklich. Ich habe dich all die Jahre unendlich vermisst. Was war das? Ich bin über was drüber gefahren. Das war irgendein Tier. Da. Da hinten bewegt sich was. Ist es ein Fuchs? Ausgerechnet ein Fuchs. Als hätte die junge Frau die Seele der kleinen Stadt mit Füßen treten wollen. Der starrt mich an. Als hätte sie ihre lehmverkrusteten Sohlen am glänzenden Fell des kleinen, schutzlosen Tieres abstreifen wollen. Er ist verletzt. Er humpelt Richtung Wald, schaut sich dabei zu den beiden Gestalten am Wegesrand um. Fragend. Einladend, als wollte er die beiden auffordern, zu folgen. Und dann verschwindet er im Schatten der Bäume. Der Fuchs aus der Klutert. Was? Naja, aus dieser Höhlensage. Kennst du nicht? Nicht wirklich. Kindheitserinnerung. Füchse sind eine Hundeart. Wusstest du das? Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Hoffentlich geht's ihm gut. Ich denke, er kommt klar. Puh. Irgendwie seltsam hier alles. Was alles? Na, alles. Die Party, der Fuchs, du. Warum bist du überhaupt hergekommen? Ich weiß nicht. Ich dachte damals nicht, dass ich für immer gehe. Dann ist mein Vater gestorben, kurz danach meine Mutter. Ich habe hier alles stehen und liegen lassen und bin so schnell wie möglich weg. Aber irgendwie dachte ich dann, ich muss hier noch was zu Ende bringen. Oder mich verabschieden oder so. Irgendwas fühlt sich nicht komplett an. Ich hab's? Es geht um mich? Ja, stimmt. Was das Abschiednehmen anbelangt. Ich steig hier aus. Echt? Wohnst du hier? Nee, aber da vorne steht ein Taxi. Ich fahr zurück zur Party. Na dann? Sag mal, kennst du echt die Sage vom Fuchsschwanzhalter nicht? Vom was? Vom Fuchsschwanzhalter. Das ist so ein Wanderer, der nach Limburg will und sich in der Klutertöhle verirrt und so. Da muss ich passen. Da hast du sicher nur vergessen. Kennt jeder, der von hier kommt. Kann mich nicht erinnern. Naja, schönes Leben noch. Dir auch. Die junge Frau fährt durch die Nacht, durch Fördernaut, Altenförde, Oberbauer und schließlich den verlassenen Ortskern Milspe. Was ist bloß los mit diesen Ennepetalern? Warum sind sie so seltsam? Was ist das für eine unüberwindbare Kluft, die sie zu ihnen verspürt? Die jeder halbwegs feinfühlige Mensch spüren könnte. Die junge Frau fährt zum Hotel-Restaurant Holzkrug und geht auf ihr muffiges Zimmer. Sie legt sich ins Bett und denkt nach. Die Sage vom Fuchsschwanzhalter ist das Erste, was die armen Ennepetaler-Kinder beim Besuch der Klutert-Höhle erzählt bekommen. Jeder Ennepetaler ist mindestens einmal als Grundschüler am Wandertag und ein weiteres Mal auf einem Kindergeburtstagsausflug in der Klutert-Höhle gewesen. Die junge Frau liegt da und starrt in die Dunkelheit. Sie hört das Pochen. Jetzt endlich. Mitten in der Nacht erwacht die junge Frau. Das Pochen lässt sie nicht mehr schlafen. Es drückt ihr gegen die Schläfen, liegt ihr im Magen und durchdringt sie durch und durch. Sie steht auf, geht zum Fenster und starrt in die Dunkelheit. Langsam schält sich der Umriss des Klutertberges aus der Nacht. Was willst du von mir, Berg? Und was wollte der Fuchs? Warum hatte er sie so eindringlich angestarrt? Warum bist du noch nie in der Klutert-Höhle gewesen? Ganz schön steil, dieser blöde Berg. Im Oberdevon war dieses Gebiet eine Küstenregion von Laurussia, dem Old Red Continent. Panzerfische und Stachelhaie jagten hier Lungenfische und Quastenflosser. Die Gesteinsmasse des Klutertbergs ist 370 Millionen Jahre alt. Über 300 Gänge bilden ein kaum durchschaubares Höhlensystem. Schon in der Mittelsteinzeit hatten auf diesem Gebiet Menschen gehaust. Die weit verzweigten Gänge der Kluterthöhle waren ideal, den verschiedensten Kreaturen Unterschlupf zu bieten. Und sie waren wie geschaffen, ein düsteres Geheimnis für immer zu bewahren. Hoffentlich sehen wir wieder Fledermäuse. Guten Tag. Tag. Raucheinwöhnung? Bitte? Na, Sie wissen schon, das längste Behandlungszimmer Deutschlands. Schnaufst du noch oder atmest du schon und so? Nein. Aber echt gutes Marketing. Eine normale Führung, bitte. Ach so, das haben wir heute nicht mehr. Nur Erlebnisführung um 17 Uhr oder X-Extreme um 18. Da ist auch noch ein Platz frei. Was ist denn die X-Extreme-Tour? Oh, ganz aufregend. Mit Abseilen und durch Gänge kriechen, wo man stecken bleibt und so. Nix für schwache Nerven. Hier steht's. Sie erfahren körperliche und mentale Grenzen und deren Überwindbarkeit in dem weit verzweigten Gangsystem der Klutert-Höhle in teils völliger Dunkelheit und absoluter Stille. Abenteuer, Selbsterfahrung, Rebirthing. Kostet aber 70 Euro. Erlebnis kostet nur 6. Können Sie aber auch ein bisschen klettern und kriechen. Brauche ich deine Lampe? Na loben, können Sie hier kaufen. Na, jetzt entscheiden Sie sich mal. In 3 Minuten geht's los. Und ich würde mir noch ein Overall drüber ziehen. Das ist eine ganz schöne Sauerei. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unsere berühmte und anspruchsvolle Klutert-Höhle interessieren. Die meisten waren ja sicher schon mal hier bei einer normalen Führung. Aber das ist doch etwas ganz Besonderes. Die Erlebnistour abseits der ausgebauten Wege in unbeleuchteten Gängen. Wir werden gleich mit unserer Tour beginnen, aber zuerst noch ein paar wichtige Dinge. Man darf die Weitläufigkeit dieser Höhle nicht unterschätzen. 1883 verirrte sich der Brunnenmacher Heinrich Schmidt 7 Tage und 8 Nächte in der Klutert-Höhle. Ausgehungert, vor Erschöpfung dem Wahnsinn nahe, berichtete er von einer dunklen Kraft, die er in den Gängen gespürt hatte. Eine Kraft, die ihn nicht mehr ans Tageslicht lassen wollte. Ein Jahr später versuchte er, mit befestigten und ausgeleuchteten Gängen seinen erschreckenden Erlebnissen auf die Spur zu kommen. Doch er fand den Seitenarm der Höhle, in den er sich verlaufen hatte, Nie wieder. Natürlich gab es hier, wie auch in anderen Höhlenteilen, eine reiche Versinterung in Form von Stalagmiten und Stalaktiten. Diese Stümpfe zeugen von dem schrecklichen Vandalismus, der hier begangen wurde. Hallo, finstere Klutert. Was machen Sie denn da? Ich wollte nur mal ganz kurz... Hinter diesem Spalt geht es 13 Meter senkrecht nach unten. Ich würde an Ihrer Stelle bei uns bleiben, sonst wird aus Ihrer Erlebnistour nämlich schnell eine Begräbnistour. Aber ich habe ein bisschen Angst. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Sie sollten das hier nicht unterschätzen, junge Frau. Nein, natürlich nicht. Oder kennen Sie sich hier aus? Wollen Sie vielleicht die Gruppe anleiten? Nein, das möchte ich nicht. Gut. Wir verlassen jetzt das Wolfsschluchtgebiet und bewegen uns durch das Regenschloss weiter in Richtung des Ostsees. Das Regenschloss ist eine beeindruckende Halle mit einer schwarzen Schieferdecke, durch die großflächig das Regenwasser rennt. Im Schein der Taschenlampen glitzern Wände und Mauervorsprünge wie von Eis überzogen. Aus der Nähe kann man an den Kalksteinaufschlüssen hellere Strukturen erkennen. Vereinzelte Runzelkorallen, Kolonien von Bödenkorallen und Stromatoporen, die ursprünglichen Riffbildner. In den Spalten und Rissen dieses urzeitlichen Riffplateaus siedelten Schalentiere, die Armfüßer und seltener noch Kopffüßer, bei genauerer Betrachtung an einigen Stellen hier zu finden. Sehen Sie hier. Ein gekrümmter Nautilid, Pleurer und Kukeras. Sichtlich ergriffen, dringt die kleine Besuchergruppe stumm in die Tiefen der Höhle vor. Die junge Frau schaltet ihre Taschenlampe aus und lässt sich einige Meter zurückfallen. Die Lichter der anderen tanzen unruhig durch den engen Gang davon. Sie horcht, legt ihr Ohr an die nassen Felsen. Das Pochen? Wo ist das Pochen? Eine unserer 6 Stationen für die Speleotherapie oder auch Höhlentherapie. Wenn Sie Ihre Lunge mal so richtig entschlacken wollen, dann sind Sie hier richtig. Aber auch bei Neurodermitis oder Schlafstörungen. Die Höhle wirkt immer. Guten Tag. Guten Tag. Du wolltest nie hierhin wegen denen. Deine Oma hat dir davon erzählt. Wie siechende Leichen liegen sie hier. Das Bild hast du vor Augen, seitdem du von der Höhle weißt. Die Alten hängen fahl in ihren Liegestühlen und starren die Gruppe mit toten Augen an, die den Bereich der Ostseestation schweigend verlässt. Hey, Sie! Auf dem Weg Richtung Rauschebachgang. Ja? Ziehen Sie mich mal darüber, bitte. Was? Ja, nun ziehen Sie mich schon. Der da nervt. Mit Liege? Na, wie denn sonst? Okay. Dann halten Sie sich gut fest. Ja, ja. Der Büdigen spinnt. Wieso? Er sagt immer, dass ich stinke. Dabei weiß er ganz genau, dass das der Fuchs ist. Was? Welcher Fuchs? Na, der Fuchs hier. Unter meiner Decke. Ah. Ich muss jetzt meiner Gruppe hinterher. Tut mir leid, ich hätte mich wahnsinnig gerne noch mit Ihnen unterhalten. Naja, veräppeln Sie mich nur. Na, gehen Sie schon. Was für ein Fuchs. Scheiße. Wo sind die denn jetzt? Die junge Frau irrt weiter. Sie hat keine Ahnung, dass sie sich in einen gefährlich instabilen Versturzbereich begibt. Etliche Tonnen Gestein türmen sich über ihr auf, bereit, jederzeit hinabzustürzen. Hallo? Die Gruppe ist durch einen schlammigen Schluf Richtung Sumpfsee gekrochen. Die junge Frau hat den seitlichen Kriechgang nicht bemerkt. Sackgasse. Mann, wo sind die? Was ist denn da oben? Uhr. Als sie die Taschenlampe gegen die tiefschwarze Decke richtet, löst sich plötzlich die felsige Struktur und kommt ihr entgegen. Die Höhle stürzt ein. Dann endlich erkennt sie die Fledermäuse. Als die junge Frau endlich den richtigen Weg findet und durch den Schluf kriecht, sieht sie die Gruppe auf der anderen Seite des Sumpfsees hinter einer Biegung verschwinden. Ich weiß, Sie finden mich eh schon doof, aber würden Sie bitte zurückkommen und mir hier rüberhelfen? War ja auch nur so eine Frage. Da ist es. Es dringt aus einem Spalt, der kaum kniehoch neben dem Sumpf in einen dunklen Seitengang führt. Als wollte es locken. Als wollte es etwas versprechen. Was versprichst du mir? Sie sollten das hier nicht unterschätzen, junge Frau. Der Seitengang ist so eng, dass er nur auf dem Bauch rutschend zu bewältigen ist. Die Begräbnistour. Messerscharfe Grate stechen rechts und links aus den Wänden hervor. Nicht weit entfernt, höchstens 5 bis 6 Meter, kann man einen größeren Raum erahnen. Oh. Ah, da sind sie ja wieder. Ich habe die Gruppe verloren. Am Sumpfsee, ja? Da müssen sie sich bloß ganz weit rechts halten. Da ist ein paar Zentimeter unter der Wasseroberfläche ein schmaler Steg. Ach, wirklich? Ja, glauben Sie mir. Haben Sie die Fledermäuse aufgescheucht? Hm. Machen Sie das besser nicht. Da ist schon einiges bei passiert. Okay. Was denn? Wollen Sie den Fuchs jetzt sehen oder nicht? Ja, doch. Dann fassen Sie mal unter die Decke. Was ist das? Ein Fuchs, wie er leibt und lebt. Warm und weich. Ist das Ihrer? Er gehört mir nicht. Er ist ein Fuchs. Aber er hat sich zähmen lassen. Ist er verletzt? Wegen dem Verband. Ja, irgendwer hat ihn angefahren. Aber es geht ihm gut. So, lala. Warum haben Sie ihn gezähmt? Na, wenn man eine Sache in einer Höhle gebrauchen kann, dann ist es ein Fuchs. Füchse orientieren sich am Magnetfeld der Erde. Ein guter Fuchs ist ein ganz natürlicher Kompass. Von den Alten her so manche einen. Ein Kompass? Ja, wie bei Vögeln. Wenn Füchse auf ein Beutetier zuspringen, dann fast ausschließlich in Nord-Süd-Richtung. So erreichen sie eine Erfolgsquote von über 80%. Ich habe schon als kleines Kind welche gezähmt. Waren Sie als Kind auch schon in der Höhle? Na sicher. Wir sind früher oft hier gewesen. Bevor die Eingänge dann irgendwann alle verrammelt wurden. Ich habe den halben letzten Krieg hier verbracht. Wir sind bei Fliegeralarm ein paar tausend Menschen untergekommen. Und manche wollten dann gar nicht mehr raus. Es gab damals sogar ein Kinderkarussell in der Bismarckhöhle. Waren Sie schon in der Kirche? Kirche? Ja, eine der größten Hallen hier unten. Vom Jungfernstieg durch die Angströhre am Bierkeller vorbei. Das ist der kürzeste Weg. Wenn auch recht beschwerlich. Da wurden in Kriegszeiten Gottesdienste abgehalten. Sogar Kinder getauft. Aber das war nicht gut. Diese Höhle ist kein Ort für Kinder. Aber Sie waren doch selbst als Kind hier. Ja, aber bevor das passierte... Was? Das mit Grete. Wer ist das? Ach, Kindchen, Sie wissen ja gar nichts. Wo kommen Sie eigentlich her, aus Oberbauer? Kaufen Sie sich mal so eine CD am Ausgang, wenn Sie gehen. Da können Sie ja wissen, ein bisschen aufmöbeln. 22,99. Das ist aber ganz schön happig. Zeigen Sie mal her. Ist eine Doppel-CD. Von den Kluthert-Forschern e.V. selbst produziert. Das ist ja dieser komische Typ von gerade. Ja, genau der. Hans, unser Höhlenführer. Russenhöhle. Katalognummer 4610-010. Ganglänge 87 Meter, Höhendifferenz 10 Meter. Verschlossen durch die Klutert-Forscher e.V. Oh Mann, das ist boring. Russenhöhle ist die westlichste Höhle des Klutert-Systems. Sie wurde beim Stollenbau für russische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg entdeckt. So, und jetzt sag mir mal, wohin wir überhaupt fahren. Zum Baumarkt und in den Sportladen und zum Supermarkt und hier ist die Liste. Taschenlampe, Gewebeband, Draht, ein Overall, ein 100 Meter Seil. Komm, kleiner Tiger, wir finden einen Schatz. Lass mal hören. Bismarckhöhle. Katalognummer 4610-004. Ganglänge 1248 Meter. Nee, doch nicht. Höhendifferenz. Die Westfalenhalle in der Bismarckhöhle ist mit 40 Metern Länge. Besuche mit gefärbtem Wasser konnten eindeutig eine hydrologische Verbindung zwischen Bismarck und Kluterthöhle nachweisen. Wie sich jedoch die Beschaffenheit des Gesteins auf den 40 Metern zwischen den Höhlen darstellt, ist bislang nur hypothetisch zu beschreiben. Knie- und Handgelenkschoner. Ein aufblasbares Schlauchboot und einen Kletterrucksack. Bist du eigentlich bei Facebook? Bipolare, gasförmige Verunreinigungen der Luft werden ebenso wie Staub und Pollen mit einem Wassermantel umkleidet und schlagen sich nieder. Zudem ist die Kluterthöhle ein faradäischer Käfig. Das führt dazu, dass weder Allergene noch elektrische Reize den Menschen erreichen. Ein Sixpack Isodrinks, Kekse, drei Packungen Müsli-Riegel und eine Polyesterdecke. Meine Schwester heißt Polyester. Der Ozongehalt in der Höhle beträgt nur in etwa 1% des Gehalts der Luft außerhalb. Die heilende Wirkung der Luft wurde erstmals in der Folge der Luftschutzaufenthalte der Bevölkerung... Warum warst du so plötzlich weg? Und warum hast du nie Bescheid gesagt? Jan, da war doch gar nichts mit dir und mir. Ja, und dann geht man einfach, oder was? Ich dachte, wir waren Freunde. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis morgen. 12 Uhr, ja? Bis morgen. So, hier, bitteschön. Ihr Zimmerschlüssel. Sie müssen entschuldigen, wenn es letzte Nacht Störungen gegeben hat. Wir tun unser Bestes, dass das nicht wieder vorkommt. Störung? Die Heizung. Wissen Sie, die pocht manchmal, wenn Luft ins System gerät. Ich habe was gehört, aber das kann doch wohl nicht die Heizung... Doch, doch. Die ist ziemlich groß. Aha. Eine Frage. Diese Geweiher an der Wand und die ausgestopften Tiere, haben Sie die selbst gejagt? Oh ja, selbstverständlich. Meine Frau hat sie ausgestopft. Hier, bei uns, in der Küche. Ein Fuchs ist wohl nicht dabei? Natürlich nicht. Wollen Sie denn die Seele unserer kleinen Stadt mit Füßen treten? Bitte? Wir können doch das Wahrzeichen von Ennepetal nicht jagen. Das Wahrzeichen von Ennepetal. Auf dem großen, windschiefen Willkommensschild am Ortseingang. In den schmiedeeisernen Eingangsgittern, die die alten Schächte zur Erzgewinnung im Tagebau versperrten. Im Symbol der Kluterthöhle. Ein braunes, schelmisches Etwas vor schematisch sanften Hügeln. Nein, natürlich nicht. Geht das auf diese Sage zurück? Die berühmte Sage vom Fuchsschwanzhalter. Fälschlicherweise oft den Gebrüdern Grimm zugeordnet. Eigentlich von Gottlieb Vormann. Im Prinzip. Also ganz regional hier. Kennen Sie eine Grete? Grete. Ja. Ist das nicht auch so eine lokale Sage hier? Also eine Sage ist das nicht, meine Liebe. Was ist mit dieser Grete? Grete Wiltenbeck. Sie war die Tochter des ersten Bürgermeisters von Ennepetal. Die ist unter merkwürdigen Umständen verschwunden und wohl umgekommen. Eine ziemlich traurige Geschichte. Wann war das? Lange her. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Was hatte sie mit der Kluterthöhle zu tun? Nach dem Krieg litten viele an der Höhlenkrankheit. So haben wir das genannt. Die kam immer wieder. Ja, ich weiß. Das habe ich gehört. Asthmatiker waren das, oder? Längst nicht alle von denen waren. Normale Kranke. Auch ein Haufen Spinner und Verrückte waren dabei. Die Höhle schien eine magische Anziehungskraft zu besitzen. Auch Obdachlose wohnten da drin. Ein paar Jugendliche. Aber das wurde polizeilich untersagt und verfolgt. Alle bekannten Höhleneingänge wurden massiv versperrt. aber es gab Geheimgänge. Und was hatte Grete damit zu tun? Die hat sich der Höhlenmann geholt. Wie komme ich, der ich den Weg nicht kenne, am schnellsten nach Limburg an der Lenne? So sprach ein Stündchen hinter Schwelm, vom Rhein gekommen ein armer Schelm. Und es erwiderte ein Zwerg, der kürzeste Weg geht durch den Berg. Hier ist der Eingang. Nimm dies Tier, den kundigen Fuchs, ich schenk ihn dir. An seinem Schwanze halt dich fest, dann führt er dich hindurch aufs Best. Und Hans der Bursch befolgte den Rat. Die Klutert war's, in die er trat. Was? Hans? Ja, Hans. In Händen halten des Fuchses Schwanz ging's munter vorwärts, fast im Tanz. Doch als die Höhle nun enger ward, da ging's auf minder Lust geart. Da musste er gehen auf allen Vieren, gleich seinem Führer und anderen Tieren. Noch eine Weile, dann musste er lange sich voranschleppen wie eine Schlange. Die Angströhre, da muss jeder durch. Hab keine Angst. Sie ist nichts gegen das Heizungsrohr. Da hat man Angst. Doch hielt er den Fuchs stets fest und blieb heiter. Oft war die Höhle wieder weiter. Nein, nein. Die Kirche. Versuch dich zu erinnern. An deine Kindheit. Warst du hier schon? Jeder war hier schon. So kam er endlich dem Ausgang nah. Wie freut er sich, als er den Schimmern sah. Am Ausgang steckt er den Kopf hinaus. Wie ein Schneck aus ihrem Haus. Und was er da sah, erschreckt ihn so, dass schnell er zurück in die Höhle floh. Der Höhlenflohkrebs, Niphagus fontanus, wird bis zu 2 Zentimeter lang und beißt in die Waden. Das tut ja nichts zur Sache. Jeder hat seine eigene Sicht der Geschichte. Ganz dicht an der Höhle, oben im Grünen, lag schlafend der größte der großen Hünen. Das Limburger Hünentor, ich erinnere mich. Das hatte ich in der Grundschule. Sehr gut. Der Bursch in der Höhle fand Felsenspalten, durch den er den Ries im Auge konnte halten. Und er beschloss, am sicheren Ort zu lauschen, bis der Gewaltige fort. Schwerfällig richtete darauf das Ungeheure wirklich sich auf. Es regte sich und ächzte und stöhnte. Das weit an den Felsen es wieder tönte. Schnauft er spürend nach allen Winden. Es muss ein Mensch sich nah befinden. Wenn ich ihn hätte, wie wollte ich ihn fressen? Hab heut doch erst 3 Häschen gegessen. Der Höhleöffnung war nur klein. Hineinzuschauen fiel ihm nicht ein. Um seinem Ärger Luft zu machen, begann er jetzt entsetzlich zu lachen. Dann zog er Bäume aus mit den Wurzeln und ließ sie den Berg hinunterpurzeln. Auch riss er aus des Waldes Schoß mit Leichtigkeit große Felsblöcke los und warf sie so mächtig hinab ins Tal, dass sie zu Sande zerstoben zumal. Sein Zähneknirschen war zu beschreiben, als wenn 2 Mühlensteine sich reiben. Den armen Lauscher erschreckte dies so, dass er den Fuchsschwanz fahren ließ. Mit Freude sah sich das Tier befreit, entsprang mit großer Schnelligkeit. Es sprang hinaus ans Licht und alsbald beim Anblick des Riesen hinein in den Wald. Der Hühner lief eifrig hinter ihm her, mit großen Schritten, doch plump und schwer. Aus seinem Versteck trat Hans hervor. Er war in der Nähe vom Hühnentor. Vor seinen Blicken, unten im Tal, erglänzte Limburg im Sonnenstrahl. Jetzt stell dich nicht so an. Es ist scheiße steil hier. Scheiße rutschig. Wir haben es ja gleich geschafft. Gut übrigens, dass du dich doch nicht geändert hast. Was? Naja, du bist immer noch ziemlich hilfsbereit und nett und so, oder? Ja, vielen Dank auch. Das kann ich jetzt gebrauchen. Ich meine es ernst. Danke. Ich verstehe das eh alles nicht. Es kann doch nicht sein, dass man hier bei so einer Höhlenspezialführung alles selbst mitbringen muss. Ja, stimmt ja auch nicht. Hä? Und warum erzählst du das dann? Weil du mir sonst vielleicht nicht geholfen hättest. Was soll dieser ganze Geheimnisscheiß eigentlich? Ich glaube, ich werde gerade echt sauer. Lässt mich hier durch die ganze Stadt juckeln und Sachen den Berg raufschleppen und am Ende verpisst du dich dann einfach wieder, oder? Hör mal, Jan. Es tut mir leid, wenn du mich vermisst hast. Aber ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Es war nicht böse gemeint. Vielleicht waren wir damals Freunde. Aber das war mir selber nicht klar. Ich habe versucht, alles anders zu machen. Wer anders zu werden. Und es hat nicht geklappt. Kennst du das nicht? Das Gefühl, wenn man sich selber einfach nicht mehr aushalten kann? Doch, das kenne ich. Aber man kann nicht vor sich selbst davonrennen. Und man bleibt immer der Mensch, der man ist. Und wenn man alles versucht, sich zu ändern? Menschen ändern sich nicht. Sie machen sich nur was vor. Und dann stoßen sie immer wieder an ihre alten Grenzen und merken gar nicht, dass sie da schon mal waren. Vielleicht hast du recht. Aber vielleicht muss man es trotzdem probieren, diese Grenzen zu überwinden. Also, was hast du vor? Meine Spezialführung habe ich vor. Mir sind tatsächlich ein paar Dinge aus meiner Kindheit wieder eingefallen. Geschichten, Gerüchte. Und heute Morgen war ich im Stadtarchiv und habe ein paar Dinge nachgelesen. Ja, und? Ich werde jetzt in den Klutertberg runtergehen und schauen, was da ist. Irgendwas ist da nämlich. Sag mal ganz leise. Nee, hört man gerade nicht. Naja, Abenteuer, Selbsterfahrung, Rebirthing halt. Ach, das hört sich ja interessant an. Während die arme, unbedarfte Seele Jan die Kassiererin ablenkt, schafft die junge Frau ihre Ausrüstung unbemerkt in die Höhle. Ja, also für mich wäre das nix. Da muss man schon ziemlich hart drauf sein. Eine normale Führung dann doch lieber. Komm, ich helfe dir. Ey, was soll das? Was machst du hier? Hau ab! Ich lass dich doch nicht allein hier drin rumkriechen. Doch, genauso habe ich mir das vorgestellt. Die beiden betreten die Asthma-Station, nicken den Alten zu und beziehen auf zwei freien Liegen Stellung. Die Ausrüstung verstecken sie unter den Liegen. Und jetzt? Jetzt gehst du wieder und ich warte, bis die letzte Führung vorbei ist und krieche kurz davor in einen Felsspalt und lass mich hier einschließen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, mag sein. Aber eine andere Idee habe ich nicht. Die alte Frau ist gar nicht hier. Seltsam. Wer? Sie hat mir erzählt, dass sie im Krieg oft hier unten war. Im Krieg? Das hier war ein Luftschutzbunker, in dem sich viele Ennepetaler aufgehalten haben. Und einige sind wohl in den Bann der Höhle geraten, wenn man so will. Zwei besonders auffällige Typen, zwei Brüder aus Rügeberg, hat man in einer wilden Hetzjagd im Wald gestellt. Der Ältere hatte von Geburt an ein Herzleiden und starb bei der Verhaftung unter nicht ganz geklärten Umständen. Dem Jüngeren gelang jedoch die Flucht und er hat sich in die Tiefen der Höhle gerettet. Man hat dann hier tagelang alle erschlossenen Gänge durchsucht, aber nichts gefunden. Naja, vielleicht ist er am Limburger Hünentor wieder raus. Ach Quatsch. Das ist doch ein Ammenmärchen. Die Höhle geht niemals so weit. Vermutlich hat er in einem nur ihm bekannten Teil der Höhle gewohnt. Man sagt, dass er nachts in die Stadt kam, um zu rauben. Hört sich eigentlich auch alles nach einem ziemlichen Ammenmärchen an. Ja, aber es kommt noch besser. Im Jahr der Stadtgründung von Ennepetal, das war 49, ist die Tochter eines angesehenen Stadtrats der Gemeinde Förde über Nacht aus dem Elternhaus verschwunden. Alle waren sich einig, dass sich der Höhlenmann eine Braut gesucht hatte. Denn man hat nicht nur in ihrem Zimmer Hinweise auf einen Missbrauch gefunden. Auch in der Klutert fanden sich Spuren von frischem Blut und ein Taschentuch mit ihren Initialien. G.W. Grete Wilkenbeck. Oh, sehr praktisch. Stimmt, klingt ziemlich nach Absicht, oder? Auf jeden Fall. Aber man hat das alles so auf sich beruhen lassen. Und der Stadtrat Wilkenbeck wurde der erste Bürgermeister Ennepetals. Das Rauben jedenfalls hat danach aufgehört. Und man hat die Höhle der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Aber natürlich nur für geführte Besichtigungen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Klutathöhle schließt in wenigen Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. So, Herr Bödeken, dann wollen wir mal was. Muss das sein? Doch morgen wieder, Herr Bödeken. Oh ja. Ob wir auch mal so enden? In einer Höhle, aus der wir nicht mehr raus wollen? Ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich sind wir da ja schon. Ich kletter jetzt hier in den Felsspalt. Ich auch. Aua! Mann, das ist zu eng. Geh woanders hin. Wohin denn? Ja, Schritt. Dein Hintern guckt raus. Ist doch sexy. Oh Gott. Ah, da steckt doch wer. Oh, Scheiße, der hat mich gesehen. Bitte. Kann ich ihm helfen? Und wirst du dich nicht einfach wieder verpissen, wenn du hier raus bist? Werde ich nicht. Versprochen? Ob ich Ihnen helfen kann. Ja, ich meine, nein. Also ich habe meine Taschenlampe verloren und hier ist sie wieder. Würden Sie aufhören, mich zu blenden? Oh ja, natürlich, Entschuldigung. Was machen Sie auf der Ostseestation? Ich? Erstmal Patient. Dann mal schnell raus, hier, wir schließen gerade. Eine halbe Stunde verharrt die junge Frau noch reglos in dem kleinen Felsspalt. Als sie sich sicher ist, dass sie allein ist, holt sie ihre Ausrüstung hervor. Sie macht sich auf, in die Tiefen der Klutert hinabzusteigen. Was ist dein Zuhause? Was hast du mit den Menschen zu tun, die dich jahrelang umgeben haben? Mit denen du groß geworden bist? Sie kommen aus der Erde und gehen in die Erde. Erfährst du mehr über sie und dich selbst, wenn du in die Erde steigst und dich dem unterirdischen Herzen deiner Stadt näherst, das dort dunkel und bedrohlich, unermüdlich schlägt? Na gut, wenn das der Tiefenbach ist, dann müsste es hier zur Ahnenhalle gehen. Das ist der Sargdeckel. Die junge Frau erkundet den Seufzerschlumpf und den Irrgarten. Sie befährt den Schlammsee und den Königssee. Sie isst Müsli-Riegel und trinkt isotonische Limonade. Und sie findet die Korallenstraße. Wow. Ein über 100 Meter langer, geräumiger Gang, dessen Decke mit unzähligen Korallen, Stromatoporen und anderen Meerestieren übersät ist. Und einen direkten Einblick in die Entstehungsgeschichte des Berges gibt. Die Zeit vergeht. Und die Höhle nimmt kein Ende. Und dann, als sie durch das Mauseloch kriecht, hängt sie fest. Fuck. Egal. Fuck. Rückwärts wieder raus. Fuck. Egal. Nicht schlimm. Bleib ruhig. Nichts zu machen. Sie hängt fest. Erstmal entspannen. Dir kann nichts passieren. Doch. Keine besonders gut belüftete Stelle im Berg. Mann, du hast dir gerade das Bein aufgesäbelt, du blöde Kuh. Das ist ein sehr langer und tiefer Schnitt gewesen. Die Grate sind im Mauseloch scharf wie Rasiermesser. Es wird nicht der letzte Schnitt gewesen sein. Der Arm, der Arm! Der Arm. Warm und weich. Blut. Warum denn so viel? Es ist nur ein kleiner Kratzer. Naja. Weiter. Ja, weiter. Ja, aber es geht nicht weiter. Weiter. Nicht allein. Und jetzt? Das war ein Fuchs. Selbst wenn es einer ist, was bringt er? Komm, kleiner Fuchs. Ich hab Müsli-Riegel. Hier, mit Banane. Füchse lieben Bananen. Mit Sicherheit. Und jetzt? Am Schwanz festhalten. Du sollst dich hier nicht schlafen legen. Die Luft wird eh schon dünn. Hey, Fuchs. Aufstehen. Das Letzte, was man in einer hilflosen Situation gebrauchen kann, ist ein Fuchsbiss ins Gesicht. Oh, Scheiße. Oder mehrere. Gustav, Gustav, hör mit dem Quatsch auf. Na bitte. Hallo? Und Sie hören jetzt auch mit dem Quatsch auf. Ich hänge hier fest. Das machen Sie auch im Mauseloch. So ein Blödsinn. Soll ich da jetzt reinkriechen oder was? Ich weiß nicht. Ich häng fest und ich bin ziemlich verletzt. Haben Sie ein Seil? Ja, sicher. Geben Sie das eine Ende dem Fuchs. Ich will sehen, was ich tun kann. Hier, nimm. Nimm schon, Gustav. Ich werde das Ende jetzt um einen Tropfstein knoten. Dann können Sie sich selber rausziehen. Ich bin zu schwach für sowas. Es gibt doch gar keine Tropfsteine mehr hier und... Was? Nix. Ist fest jetzt. Ziehen. Okay. Oh. Das ist aber beeindruckend. Ja. In den unbekannten Teilen gibt es sogar noch Tropfsteine. Was machen Sie hier? Das frage ich Sie, mein Kind. Ich weiß nicht. Ich hätte so eine Ahnung, dass hier was zu entdecken ist, was mir einige Dinge erklärt. In jeder Höhle gibt es sowas zu entdecken. Und in jeder Höhle gibt es was, was nicht entdeckt werden sollte. So ist das mit den Höhlen. Und jetzt müssen wir erst mal Ihren Arm verarzten. Und das Bein. Die alte Frau kümmert sich gewissenhaft um die Verletzungen. Während der Fuchs gierig... Das sieht nicht so gut aus. ...das warme Blut aufleckt. Sie suchen Grete, oder? Woher wissen Sie das? Kannten Sie Grete? Wir haben alles zusammen gemacht. Sind ständig hier unten gewesen. Ich dachte, sie wurde hierher verschleppt. Ach, Unsinn. Was ist passiert? Das ist alles so lang her. Manche Wahrheiten wollen gar nicht ans Tageslicht, wissen Sie. Es lässt mir aber keine Ruhe. Was ist damals wirklich passiert? Was geht Sie das an? Ich weiß es nicht. Aber ich spüre ganz deutlich, dass es mich was angeht. Es ist, als ob ich all die Jahre darauf gewartet hätte, das zu erfahren. Kommen Sie. Wohin? In die Eiskammer. Eine Eiskammer gibt es in der Klutathöhle nicht. Die ist auf meinem Plan aber nicht verzeichnet. Es gibt sie auch nicht. Sie liegt hinter dem Westsee 2. Aber dahinter ist nichts, nur Berg. Ja, ja. Komm, Gustav. Mein Arm. Die beiden Frauen waten durch den Flutsee und bewegen sich weiter Richtung Westen, zum äußersten Ende der Klutathöhle. Hinter dem Westsee 2 ist nichts mehr. Nur massives Gestein. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Jetzt machen Sie mal das Licht aus. Und dann? Dann halten Sie sich an Gustavs Schwanz fest. Und Sie? Ich halte mich an Ihnen fest. So ein Blödsinn. Die junge Frau löscht das Licht. Kriechen. Sie lässt sich auf die Knie nieder, hält den Schwanz des Fuchses fest umklammert und kriecht hinterher. Die Luft ändert sich. Es wird viel kälter. Es geht immer tiefer. Auf dem ganzen Plan gibt es nicht eine Stelle, die so tief ist. Wir müssen mindestens 30 Meter unter Eingangsniveau sein. Die tiefste Stelle der Klutathöhle im westlichen Bereich ist das Verbindungsstück zwischen Westsee 2 und Gesangshalle. Es ist 18,241 Meter unter Eingangsniveau. So ein Blödsinn. Was hat er? Er ist hier schon lange nicht mehr gewesen. Wir sind da. Machen Sie die Lampe wieder an. Eine große, ovale Halle. Tropfsteine an der Decke. In der Mitte ein See. So klar, dass die Wasseroberfläche nur durch die Spiegelung des Taschenlampenstrahls zu erkennen ist. Das Gestein ist hier hell wie Schnee und Eis. Die Eiskammer. Die unentdeckte Verbindung zur Bismarckhöhle. Das ist jetzt erstaunlich. Das war früher unser Lieblingsort. Ja. Und als gegen Ende des Krieges die Artillerie kam, haben wir hier gesessen und beobachtet, wie das Wasser bei jeder Detonation gezittert hat. Nur Grete und ich. Eines Tages kam ein ängstlicher junger Mann hier reingestolpert. Leuchten Sie da mal runter ins Wasser. Da sind zwei Körper. Tief unten im Wasser des Eissees liegen zwei Menschen, eng umschlungen. Sanft und leise treiben sie langsam im Kreis, drehen sich um sich selbst. Grete. Und der Höhlenmann. Die größte Liebe, die ich je erleben durfte. Und das vermeintliche Verbrechen? Eine Erfindung von Stadtrat Wilkenbeck. Er hatte Angst, dass die Liebe zwischen seiner Tochter und dem Höhlenmann seine Nachkriegskarriere gefährdet. Er hat Grete verboten, den Höhlenmann zu treffen und sie selbst misshandelt. Sie war halb tot, als sie hier ankam. Der ganze Berg war umstellt. Es gab keinen Weg mehr. Außer den in den Eissee. Und seitdem liegen sie da unten. Konserviert bis in alle Ewigkeit. Schön. Oder? Warum zeigen Sie mir das? Ja, warum? Sie hören das Pochen. Ja, ich höre das Pochen. Das habe ich Ihnen sofort angesehen. Man kann sich nicht lösen von dort, woher man kommt. Das trägt man immer mit sich rum. Schauen Sie die beiden an. Zwei Herzen im Einklang. Aber sie sind tot. Das heißt doch nicht, dass ihre Herzen verstummen. Wissen Sie denn nicht, wie man die eigenen Grenzen überwindet? Durch Liebe. Ja, wir gehen jetzt. Ich nehme hier noch so einen Müsli-Riegel aus Ihrem Rucksack, in Ordnung? Ja, sicher. Wir sind dann mal. Und ich? Sie? Sie bleiben hier. Ohne Fuchs sind Sie verloren. Die junge Frau ist jetzt ganz allein. Sie starrt auf die beiden Wesen im Eiswasser. Die Energie ihrer Taschenlampe nimmt ab. Das Licht wird immer dunkler, rötlicher. Wie das Fell eines Fuchses. Sie sucht den Raum ab, in der Hoffnung auf einen Ausgang. Nichts. Da ist nichts. Es gibt keinen Ausgang. Die junge Frau liegt seit Stunden zitternd auf dem Boden. Ihre Vorräte sind aufgebraucht. Ihre Hoffnung auch. Wenn sie sich noch bewegen könnte, würde sie sich jetzt in den Eissee stürzen. Abenteuer, Selbsterfahrung, Rebirthing. Du musst hier irgendwo sein. Hier. Ich bin hier. Hallo? Jan! Ich bin hier, Jan! Grete! Bist du das? Die Höhle. Eine erfundene Geschichte in einer wahren Höhle. Von Benjamin Quabeck. Mit Marlene Lohse, Dennis Moschito, Luise Luno, Horst Mendroch, Stefan Feddersen-Klausen, Sönke Möhring, Sigrid Maria Schnückel und vielen anderen. Musik: Lee Buddha. Technische Realisation: Jonas Bergler und David Nesch. Regieassistenz: Julia Wolf. Regie: Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion: Nathalie Challis.